Park Bong-ju, Vorsitzender des Kabinetts der Die Völker, richtete am 25. Mai an Christian Kern, den neu ernannten Bundeskanzler der Republik Österreich, eine Adresse. Darin wünschte ihm Park Bong-ju bei der Arbeit für die Entwicklung des Landes viel Erfolg.